Wow, sag mal, so viele gute Sachen. Was hat David gesagt? Nur Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Halleluja. Oh, so gut. So gut. Psalm 103, zweiter Vers. Zweiter Teil dessen, was Jesus dir gegeben hat und was du in diesem neuen Leben für dich in Anspruch nehmen kannst, sollst, darfst, musst, wie auch immer. Zweiter Punkt, Psalm 103, Vers 3, hatte ich gesagt, erstens, der da vergibt alle deine Sünden. Sag mal, alle meine Sünden. Okay. Und zweitens, der da heilt alle deine Krankheiten. Amen. Sag mal, alle meine Krankheit. Es ist wichtig, dass du siehst, dass es ein definitives biblisches Faktum ist, dass auch körperliche Heilung mit in dem Erlösungswerk von Jesus Christus eingeschlossen ist. Du kannst es in so vielen Bibelstellen sehen. Weißt du, manche Christen denken, ja, okay, Gott kann schon heilen. Gott will ab und zu mal heilen. Man weiß nicht so genau, wann er heilen will. Ab und zu heilt er schon. Aber diese Heilung ist, wir haben keinen Anspruch auf diese Heilung, es gibt keine Grundlage für diese Heilung, sondern wir können sie empfangen oder wir empfangen sie auch nicht. Ich sage dir, das Wort Gottes sagt ganz klar, dass durch das Erlösungswerk von Jesus auch die Heilung von Krankheiten mit vollbracht ist. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, da war die Befreiung oder die Vergebung deiner Sünde vollbracht und genauso die Heilung von deinen Krankheiten vollbracht. Halleluja. Jesaja 53, Vers 4, da ist der erste Vers, wo das so deutlich und klar rüberkommt, wo es heißt, über das Kreuzeswerk von Jesus heißt es, jedoch unsere Krankheiten, ja, unsere Krankheit, manche Übersetzungen sagen unsere Leiden, aber wörtlich steht eigentlich unsere Krankheiten. Jedoch unsere Krankheiten, er, also Jesus, hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, hier geht es nochmal um die Sünde, zerschlagen um unsere Sünde willen, das haben wir in der letzten Stunde gehabt. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Heilung für deine Krankheiten. Hier ist nicht von geistlichen Krankheiten die Rede. Ja, manche sagen, ja, geistliche Krankheit, dämonische Belastung. Nein, hier ist ganz klar auch vom Wort Gottes her von körperlichen Krankheiten die Rede. Das wird zitiert in Matthäus 8, Vers 17. Ganz klar, da heißt es, denn er trug unsere körperlichen Schwachheiten weg und nahm unsere Krankheiten fort. Matthäus 8, 17 ist ganz eindeutig, gibt es keinen Interpretationsspielraum. Es sind zwei griechische Worte, körperliche Schwachheiten und Krankheiten. Also eindeutig, körperlich, auf den Körper bezogen. Okay? Jesaja 51, Vers 1 oder Lukas 4, 18 heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, unter anderem blinde Augen aufzutun oder das Blinde wieder sehen. Eine körperliche Sache, auch hier eine körperliche Sache. Das Erlösungswerk von Jesus beinhaltet Fakt die Heilung von Krankheiten. Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, Jesus von Nazareth, der wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hatte, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Eine Sache, die du ganz klar sehen musst als Jünger des Reiches Gottes ist, Krankheit kommt nie von Gott. Amen. Krankheit gehört nicht zum Reich Gottes. Krankheit gehört nicht in den Himmel. Krankheit gehört nicht ins Reich Gottes. Krankheit hat mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Krankheit kommt nicht von Gott. Gott schickt keine Krankheit, sondern der Einzige, der Krankheit schickt, ist der Teufel. Und es ist eine Folge des Sündenfalls des Menschen, dass der Teufel Menschen Krankheit schicken kann, wenn sie nicht von Neuem geboren sind. Aber es ist genauso die Wahrheit, dass durch das Erlösungswerk von Jesus, pass gut auf, durch das Erlösungswerk von Jesus, durch die Vergebung der Sünde, durch die Gerechtigkeit Gottes, die in dir wirksam geworden ist, wurde Krankheit der legale Boden in deinem Leben entzogen. Amen. Solange der legale Boden für Krankheit in deinem Leben noch bestanden hat, unter der Sünde, unter der Macht der Sünde, konnte der Teufel dich beliebig mit Krankheit schlagen. In dem Moment, wo du die Gerechtigkeit Gottes wirst in Jesus, ist damit automatisch die Heilung von Krankheit mit eingeschlossen. Schau dir das an, wie es der 1. Petrus ausdrückt. 1. Petrus 2, 24, da kannst du diesen Zusammenhang ganz genau sehen. Da heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Das ist die Vergebung der Sünde, das ist die Grundlage. Zuerst muss die Sünde weg, weil solange die Sünde noch herrscht, solange kann auch die Krankheit herrschen. Aber in dem Moment heißt es, dass wir, damit wir jetzt den Sünden abgestorben, wir sind abgestorben der Sünde, dass wir jetzt der Gerechtigkeit leben. Das heißt, dass wir uns dessen bewusst sind, was ich in der ersten Stunde gepredigt habe, mit anderen Worten, dass wir uns bewusst sind, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, wir sind der Liebling des Vaters, wir haben freien Zutritt zum Vater und damit automatisch, jetzt kommt der letzte Teil des Verses, durch dessen Striemen, also von Jesus ist die Rede, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Halleluja. Das heißt, weil er die Sünde getragen hat, hat er automatisch damit auch den Folgen der Sünde, unter anderem Krankheit, es gibt noch ein paar andere Folgen der Sünde, aber er hat jeder Folge der Sünde und damit Krankheit den Boden entzogen. Amen. Halleluja. Kein Boden mehr in deinem Leben. Das heißt, die Wahrheit ist es, dass die Wahrheit, sag mal die Wahrheit, die Wahrheit ist es, dass in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, dass du damit nicht nur völlige Freiheit von der Sünde, sondern auch völlige Freiheit von Krankheit empfangen hast. Empfangen hast. Das heißt, die Heilung ist für dich bereits geschehen. Amen. Durch seine Wunden sind wir geheilt, sagt der Petrus. Ja? Die Heilung ist bereits geschehen. Göttliche Gesundheit ist der vollkommene Wille des Vaters für dich. 1. Thessalonicher 5, 23, dass euer Geist, Seele und Körper, unsträflich, also ohne Schaden, bewahrt bleibt bis auf den Tag Christi Jesu hin. Das ist der Wille Gottes für seine Lieblingsjünger. Amen. Dass du eines Tages zu Jesus gehst und dein Geist, Seele und Körper unsträflich bewahrt geblieben sind. Amen. Deswegen kann es trotzdem noch sein, dass du stirbst, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, aber du musst nicht an der Krankheit sterben. Amen. Du kannst, aber du musst nicht. Halleluja. Die Wahrheit ist, die Krankheit ist bereits erledigt. Die Wahrheit ist, durch seine Wunden bist du bereits geheilt. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Das ist die Wahrheit. Sag nochmal die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Okay. Zweiter Punkt. Fakt. Also Fakt ist, es ist ein Unterschied zwischen Fakt und Wahrheit. Okay? Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Fakt ist auch, dass wir noch nicht immer erleben, dass alle körperlichen Symptome, Krankheiten und so weiter sofort verschwinden, wenn jemand von neuem geboren wird. Das ist Fakt. Was heißt Fakt? Fakt ist das, was sichtbar ist. Wahrheit ist das, was Gott sagt. Es gibt manchmal eine Diskrepanz zwischen Wahrheit und Fakt. Fakt ist das, was der Arzt sagt. Die Wahrheit ist das, was Gott sagt. Du leugnest nicht die Fakten, aber du glaubst die Wahrheit. Amen. Verstehst du? Christlicher Glaube ist nicht ein Faktenverdrängungsglaube, sondern christlicher Glaube ist ein sich stellen auf die Wahrheit, um so die Fakten zu verändern. Ja, amen. Halleluja. Warum ist es noch manchmal so Fakt, dass noch nicht alle körperlichen Krankheiten, Symptome und Krankheiten und Schmerzen und so weiter sofort verschwinden, wenn jemand von neuem geboren wird? Warum ist das Fakt noch so? Womit hängt es zusammen? Ganz einfach. Genauso wie du diese Beziehung zum Vater, von der wir vorher gesprochen haben, wo manchmal noch Hindernisse sind, wie zum Beispiel dieser Geist der Ablehnung, den wir vorher weggetrieben haben. Genauso wie du diese freie Beziehung zum Vater durch Glauben in Anspruch nimmst und in Anspruch nehmen musst. Du musst es glauben, verstehst du? Du musst es nehmen. Du musst sagen, jawohl, ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Ich höre seine Stimme. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Der Geist dieser Welt wird dir was anderes versuchen zu erzählen. Aber du musst es ergreifen. Du musst es glauben und du musst dich drauf stellen. Und genauso musst du dich auch drauf stellen, dass die Wahrheit ist, dass du durch seine Wunden geheilt bist. Du musst es im Glauben für dich in Anspruch nehmen. Du musst im Glauben darin stark werden. Du musst im Glauben darin sicher werden. Wie kommt der Glaube in dein Herz? Wie kommt der Glaube in dein Leben? Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Halleluja. Das heißt, es geht um eine Erneuerung deines Denkens. Amen. Römer 12, 2. Dass ihr erneuert werdet in eurem Denken, sagt Paulus. Ihr braucht die Erneuerung des Sinnes. Genauso wie du eine Erneuerung des Sinnes brauchst, wenn du vorher unter einem weisen Geist gelebt hast und jetzt der Sohn bist, dann brauchst du eine Erneuerung deines Denkens, dass du anfängst zu denken wie ein Sohn. Und genauso brauchst du eine Erneuerung deines Denkens, wenn du vorher krank warst, brauchst du eine Erneuerung deines Denkens, die dir bewusst macht, hey, durch seine Wunden bin ich ja schon geheilt. Er selbst nahm meine Krankheiten weg und trug meine Schwachheiten fort. Du brauchst ein Bewusstsein, du musst es sehen mit deinem inneren Auge, du musst es ergreifen mit deinem inneren Auge. Du musst sagen, wow, wenn er meine Krankheit fortgetragen hat, ja, wo ist sie denn dann? Dann ist sie ja nicht mehr auf mir. Oh, in dem Moment, wo dir das bewusst wird, bumm, fliegt sie davon. Weil dir plötzlich klar wird, dann muss ich sie ja nicht mehr tragen, wenn er sie weggenommen hat. Verstehst du? Es ist eine Sache deines Bewusstseins. Das Wort Gottes lässt es tiefer in dein Leben hineinsinken. Das Wort Gottes das Wort Gottes durchdringt mehr und mehr dein Leben. Deswegen musst du dieses Wort Gottes, das dein Bewusstsein baut, hören und hören und hören und hören. Weißt, manche sagen, ja, das habe ich schon gehört. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Ja, das sagen sie immer. Habe ich schon gehört. Verstehst? Habe ich schon gehört. Ich weiß es ja. Verstehst? Aber der Glaube kommt nicht aus dem, ich weiß es ja. Und der Glaube kommt auch nicht aus dem, ich habe es schon gehört. Sondern der Glaube, sagt Paulus, kommt aus dem Hören und Hören und Hören und Hören. Der Glaube kommt daher, dass dieses Wort Gottes in dir zu einem tiefen Bewusstsein wird. Und du musst es hören und hören und hören, damit sein Bewusstsein wird. Ja, habe ich schon gehört. Ja, hier oben. Das ist in deinem Verstand gehört, aber es muss tiefer sinken. Amen. Und alles, was du hörst und hörst und hörst, sinkt tiefer. Und eines Morgens wachst du auf und sagst, Moment mal, was soll das eigentlich? Der Teufel hat mir hier Jahre gesagt, er könnte hier noch Schmerzen auf mich legen und er könnte mich hier noch mit Schmerzen belassen. Und eines Morgens wachst du auf und sagst, durch seine Wunden bin ich geheilt, was soll das eigentlich? Jetzt stehe ich auf und jetzt ist die Sache erledigt. Und dann sagst du, bumm, ab mit dir und vorbei ist. Amen. Genauso wie du den Geist der Ablehnung raustreibst und sagst, ab jetzt kein Raum mehr in meinem Leben, genauso treibst du den Geist der Krankheit raus in deinem Leben und sagst, ab jetzt kein Raum mehr. Ich erkenne, Jesus Christus hat es für mich vollbracht und deswegen muss ich es nicht mehr tragen. Es wird in dir zu einer Substanz, verstehst du? Eine Substanz. Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Substanz. Sag mal Substanz. Der Glaube aber ist eine Substanz dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Oder man kann auch sagen, eine feste Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Es ist eine Substanz des Herzens. Das Entscheidende ist Substanz. Manche sagen, ja, ich habe es ja geglaubt. Und sie meinen damit, ich habe mit meinem Verstand zugestimmt. Aber zwischen mit deinem Verstand zustimmen und sagen, ja, so ist es, und einer Substanz in deinem Innersten, gibt es einen Unterschied. Verstehst? Es ist ein Unterschied. Du kannst sagen, ich glaube, dass ich von neuem geboren bin, weil es das Wort Gottes so sagt. Ich glaube, dass ich der Sohn Gottes bin. Und trotzdem kannst du leben wie ein Weise. Dann bist du zwar von neuem geboren, aber du erlebst halt die Vorrechte der Sohnschaft nicht wirklich in deinem Leben, weil es noch nicht zur Substanz geworden ist. Verstehst? Und ich sag dir, wir alle, mich eingeschlossen, sind auf dem Weg in diesem Leben von Substanz zu Substanz. Und von mehr Substanz zu noch mehr Substanz. Und von noch tieferer Substanz zu noch tieferer Substanz. Und zu noch tieferer Gewissheit und zu noch tieferer Klarheit und zu noch tieferem Erkennen. Deswegen sagt Paulus, ich will ihn, Jesus Christus, immer tiefer erkennen. Die Gemeinschaft mit seinen Leiden und die Kraft seiner Auferstehung in meinem Leben immer tiefer erkennen. Ich möchte diese Realität dessen, was er für mich vollbracht hat, immer tiefer erkennen. Und wenn das Wort Gottes von Erkennen spricht, dann spricht er nicht nur von Aha, so, ja, ich habe es erkannt, ich habe ihn von Weitem gesehen und deswegen habe ich erkannt, ja, er ist es. Sondern erkennen im biblischen Sinne ist immer ein tiefes Vereinigen mit dem, was du erkennst. Oder mit dem, den du erkennst. Deswegen heißt es am Anfang der Bibel, und Adam erkannte Eva. Und damit war nicht gemeint, Adam schaut und sagt, ach Eva, du bist. Verstehst du? Das war ein bisschen was anderes. Sondern es spricht von dieser intimsten Gemeinschaft. Das heißt nämlich, und Adam erkannte Eva und Eva gebar Kain. Also kannst du sehen, dass mit dem Erkennen was anderes gemeint gewesen sein muss. Weil nur davon, dass Adam sagte, ah Eva, du bist, dadurch kommt kein Kain hervor. Okay, also so viel zum Aufklärungsunterricht. Okay. Also wenn das Wort Gottes davon spricht, dass du etwas erkennst, dann bedeutet es immer, dass du dich mit diesem Etwas oder mit dieser Wahrheit oder mit dieser Person oder was auch immer vereinigst. Das heißt, es wird zu einem Teil von dir. Es wird zu einem festen Bestandteil in deinem Leben. Das Wort wird Substanz in dir. Und das nennt man Glaube. Wenn das Wort Gottes in dir Substanz gewinnt, das nennt man Glaube. Sag mal, das nennt man Glaube. Das ist Glaube. Das Wort, wenn es Substanz in dir wird. Also, Glaube kommt aus dem Hören und aus dem Hören und aus dem Hören und aus dem Hören. Und das Wort Gottes sagt, dass der Glaube immer empfängt. Das ist das Schöne. Markus 11,24 heißt es, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Mit anderen Worten, empfangt diese Substanz des Glaubens in euch, diese Gewissheit. Jawohl, es gehört mir. Ich habe es empfangen. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Heilung ist vollbracht. Also habe ich es empfangen. Es gehört mir. Das ist Substanz. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und wie heißt es weiter? Und es wird euch werden. Amen, sagt Jesus. Ganz klar. Dabei ist eine Sache wichtig, auf die du immer achten musst. Du musst darauf achten, dass dein Herz klar bleibt. Dass dein Herz rein bleibt. Das Einzige, was verhindern kann, dass Glaube in dir wirklich Substanz wird, dauerhaft, sind Dinge, die dein Herz verunreinigen. Falsches Denken, Stolz, Sünde, insbesondere Bitterkeit, Unvergebenheit gegenüber anderen Menschen, Blockaden einfach in deinem Herzen. Sie können manchmal verhindern, dass Glaube zur Substanz, dass das Wort zur Substanz wird in dir, sodass du Glaube empfängst. Deswegen sagt Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, du solltest immer sicherstellen, dass dein Herz ein reines, ein glaubendes, ein im Bewusstsein der Liebe des Vaters stehendes Herz ist. Okay? Also du sagst, wow, ich weiß, ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Da ist nicht irgendeine verborgene Sache noch, die du vor Gott versteckst. Da ist nicht irgendeine Zielverfehlung, an der du verzweifelt festhältst. Da ist nicht irgendeine Unvergebenheit oder Bitterkeit gegenüber irgendjemandem, die du nicht loslassen willst. Sondern da ist einfach Klarheit und Reinheit in deinem Herzen. Und dann kommt das Wort Gottes und es fällt auf fruchtbaren Boden. Oioioi, das Wort Gottes ist der Same, fällt auf fruchtbaren Boden und sagt, hey, hier bin ich. Ich will zur Substanz in dir werden. Amen. Nimm's, pflanz es ein und es wird Substanz. Durch seine Wunden bist du geheilt. Wow. Das reine Herz sagt, wow, das ist ja der Hammer. Wenn Gott es so sagt, dann ist es ja so. Hey, wenn das Wort Gottes es so sagt, mein Vater mir das zusagt, dass mir das gehört, dann bin ich ja geheilt. In der Familie meines Vaters gibt es ja gar keine Kranken. Eigentlich. Verstehst du? Und wenn du weißt, ich bin nicht nur der adoptierte, reingeschmeckte Stiefsohn oder irgendwas, ja, sondern, Halleluja, sondern der 100% angenommene, eigene Sohn des Vaters, ja, durch Jesus, durch den Einzigartigen. Wenn du das weißt, wenn das Substanz in dir ist, dann sagst du, wow, durch seine Wunden bin ich geheilt. Halleluja, wunderbar. Ich nehme es, es gehört mir, es wird zur Substanz in dir. Ich sage dir, ein reines, mit der Wahrheit des Wortes gefülltes Herz, voller Glaube, ist auch der beste und sicherste Schutz vor Krankheit. Amen. Gott will ja nicht nur, dass du einmal geheilt wirst in dem Heilungsgottesdienst, sondern Gott will ja, dass du in göttlicher Gesundheit auf die Dauer wandelst. Immer mehr, immer stärker. Und dein Herz reinzuhalten ist der beste Schutz. vor Krankheit. Der beste Schutz vor Krebs, noch besser als irgendwelche Tabletten oder irgendwelche Nahrungsergänzungen oder sonst irgendwas, gibt dir jeden Tag eine Pille Vergebung, eine Pille Liebe, eine Pille Freude Gottes, Freude im Herrn, und du bist optimal geschützt gegen die Krankheiten, die der Teufel dir so schicken will. Optimal geschützt. Halleluja. Amen. Was machst du jetzt zum Schluss? Ich mache einfach ein bisschen schneller. Was machst du jetzt, wenn du krank bist? Okay? Was machst du jetzt, wenn du krank bist? Wenn du krank bist, ich tue es immer so in so Schritten, dass du einfach so einen Bewusstseinsprozess hast. Was ist das Erste? Du erkennst erstmal, Krankheit ist nicht von Gott. Krankheit ist vom Teufel. Okay? Zweitens erkennst du, dass du im neuen Bund durch das Blut von Jesus aus dem Machtbereich der Finsternis, also des Teufels, rausgenommen bist. Du machst dir bewusst, ich lebe in einem Reich, in dem es Krankheit gar nicht mehr gibt. Okay? Ich lebe nämlich im Reich Gottes. Das gehört da nicht rein. Krankheit gehört dich rein. Zweitens, du füllst dich mit dem Wort der Wahrheit. Du leugnest nicht die Fakten, verstehst du? Wenn der Arzt sagt, ja, sie haben das oder das, dann sagst du nicht, ne, das stimmt überhaupt nicht. Sondern du sagst, okay, Herr Doktor, danke für die Diagnose, Sie haben mir die Fakten gesagt, ich gehe jetzt hin und ich glaube der Wahrheit. Amen. Okay. Ja. Ich glaube der Wahrheit. Halleluja. Jetzt habe ich gerade vor kurzem mit jemandem gesprochen, der vor ein paar Jahren bei uns im Heilungsgottesdienst geheilt worden ist von grünem Star. Und der wusste einfach, dass er geheilt ist, und deswegen hat er dann die Medikamente, die ihm der Arzt verschrieben hatte gegen den Augeninnendruck, hat er dann einfach abgesetzt. Ich habe ihm das nicht gesagt, er hat es gemacht und hat einfach über Monate keine Medikamente mehr genommen. Und dann ging er zum Arzt und der Arzt hat ihn untersucht und hat gesagt, super, machen Sie weiter so, nehmen Sie Ihre Medikamente, weiter brav, passt alles. Und dann hat er zum Arzt gesagt, also Herr Doktor, jetzt muss ich Ihnen was beichten. Ich nehme seit 3 Monaten schon gar keine Medikamente mehr, oder 2 Monate, ich weiß nicht mehr, wie lang es war. Nehme keine Medikamente. Er sagt, wie, was, wie und so. Da sagt er, ja, ich war im Heilungsgottesdienst und Gott hat mich geheilt. Der Arzt sagt, davon halte ich gar nichts. Aber er musste zugeben, der Patient war geheilt. Und schlussendlich hat er dann in seine Krankenkarte reingeschrieben, so und so grüner Star gehabt und so weiter. Patient ging in Gottesdienst, nach Gebet geheilt. Also, was machst du? Oder die Paulina, ne, die zu den Ärzten gesagt hat, als die Ärzte ihr 2 Metallhüftgelenke einoperiert haben, ich meine, das muss sie sich mal geben, ne, hat sie zu den Ärzten gesagt, da war sie noch gar nicht bei uns in der Gemeinde, aber das hat sie vorher schon, hat sie zu den Ärzten gesagt und hat gesagt, ihr setzt mir jetzt Metallhüftgelenke ein, aber Gott wird diese Metallhüftgelenke wieder in Knochensubstanz verwandeln und ich werde wieder gesunde Hüften haben. Ne. Hat sie zu den Ärzten schon bei der Operation gesagt, ich glaube 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später kam sie in Heilungsgottesdienst, ich habe für sie gebetet und Gott hat tatsächlich die Substanz in ihren Hüften wieder in Knochensubstanz verwandelt, seitdem hat sie keine Probleme mehr, es piepst nicht mehr, wenn sie durch einen Metalldetektor geht und so weiter. Also Gott hat tatsächlich dieses Wunder getan. Verstehst du? Woraus heraus kannst du so etwas tun? Wenn du gefüllt bist mit dem Wort Gottes. Gefüllt bist mit dem Wort Gottes. Also fülle dich mit dem Wort Gottes. Achte auf dein Herz, das habe ich schon gesagt, ein glaubendes, ein reines Herz. Und dann, wenn du die Gelegenheit dazu hast, bei dir zu Hause, wenn du in der Gemeinschaft mit Gott bist und die Herrlichkeit Gottes einfach um dich herum ist, dann streck dich einfach aus. Oder wenn im Heilungsgottesdienst oder jetzt, heute Abend hier, einfach die Heilungssalbung kommt und da ist, dann streck dich einfach da hinein aus. Mach's wie die blutflüssige Frau. Sie hat sie ausgestreckt, verstehst? Der blinde Bartimäus hat sie ausgestreckt. Er hat gesagt, Sohn Davids, erbarme dich mal. Der hat gesagt, und wenn er an allen vorübergeht, aber an mir nicht, hat sich ausgestreckt hinein in diesen Raum der Herrlichkeit. Hat sich ausgestreckt hinein in diese Realität Gottes. Er hat sich ausgestreckt hinein in diesen Raum der Wahrheit. Da, wo die Wahrheit regiert, nicht die Fakten dominieren, sondern wo die Wahrheit regiert. In diesen übernatürlichen Raum, in den dieses übernatürliche Wort gilt und wirksam ist. In diesen Raum hinein streckst du dich aus und dann ergreifst du aus diesem Raum und sagst, danke Vater, danke, durch deine Wunden bin ich geheilt. Ich ergreife diese Realität. Autorität jetzt in Jesu Namen. Ich danke dir dafür. Und dann beginnst du etwas zu tun, vielleicht, was du vorher nicht tun konntest. Du handelst im Glauben. Du beginnst im Glauben aktiv zu werden. So wie der Gelähmte, zu dem Jesus gesagt hat, steh auf und geh umher. Halleluja. Und du aktivierst dein Glauben. Du machst vielleicht etwas, was total verrückt ist. Dieser Gelähmte, es war total verrückt, aufzustehen. Verstehst du, er lag seit Jahren da. Aber Jesus hat gesagt, steh auf und geh umher. Und er sagte, jawohl. Da hat der Funke gezündet. Vielleicht wachst du eines Morgens auf und Gott sagte dir, steh auf. Bist, was weiß ich, 4 Wochen flach gelegen, warum auch immer. Die Ärzte haben gesagt, keine Chance mehr, du wirst sterben und so weiter. Und nach 4 Wochen, du hast das Wort gehört. Ich habe schon viele solche Zeugnisse gehört. Du hast das Wort gehört. Und eines Morgens plötzlich wurde es zur Substanz und hast gesagt, hey, das ist die Wahrheit, jetzt stehe ich auf, ich bin geheilt, ab, Krebs gibt es nicht mehr, bumm. Und er kam nie wieder. Halleluja. Amen. Es manifestiert sich. Weißt du, Glaube heißt, ohne den Beweis der Sinneserkenntnis, ohne den Beweis. Also manche denken, es war manchmal im Heilungsgottesdienst so, die gucken dann immer, ist der Schmerz jetzt noch da? Ist er noch da? Oder, ja. Und die gucken die ganze Nacht nach dem Schmerz. Aber weißt du, Glaube heißt ist nicht auf die Sinne schauen, sondern Glaube heißt im Geist ergreifen. Glaube heißt im Geist nehmen, Substanz, Halleluja. Du kannst gerade heute Abend einfach, jetzt zum Schluss kannst du mal reingreifen, da ist einiges da heute Abend. Halleluja, es ist immer heiß, immer wenn man so Themen predigt, dann kommt draußen das Martinshorn, das ist wirklich immer heiß. Wir segnen sie mit Heilungskraft, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kommt schon die Hilfe, Halleluja. Das ist die Hilfe Gottes, das Martinshorn Gottes kommt schon, um dir die Hilfe zu bringen, Halleluja. Greif einfach hinein, sag danke, Vater, durch deine Wunden bin ich geheilt. Danke für, genau, darf sagen, danke für göttliche Gesundheit. Danke, dass ich gesund sterben werde eines Tages. Ja, es ist wichtig, verstehst du? Du musst nicht an der Krankheit sterben. Du musst jetzt auch nicht deinen Tod proklamieren, aber... Aber dein... Sag danke, Vater, dass mein Körper untadelig bewahrt bleibt. Danke, Vater, dass mein Körper untadelig bewahrt bleibt. Danke für diesen Raum der Gesundheit, in dem ich gehe. Ich wandle in göttlicher Gesundheit. Heilung ist das Brot der Kinder, sagt das Wort Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich strecke mich aus. Wenn heute Abend in meinem Körper irgendwo Schmerzen sind, oh, streck dich einfach aus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine wunderwirkende Kraft, auch gerade jetzt. Danke, Heiliger Geist, dass du drüber bläst über die ganze Versammlung in Jesu Namen mit deiner heilenden Kraft. Danke, dass Schmerzen Körper verlassen. Danke, Jesus. Im Namen Jesu Christi sagen wir Schmerzen raus aus den Körpern. In Jesu Christi Namen sagen wir Beeinträchtigungen raus aus den Körpern. In Jesu Namen. Wir sagen, Blutdruck komm in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen, Blutkreislauf, pulsiere normal gemäß der Ordnung Gottes. In Jesu Christi Namen, in Jesu Christi Namen. Streck dich aus in die Herrlichkeit. Streck dich aus in diesen Raum des Geistes. Streck dich aus. Danke, Vater. Danke für deine Heilungen, die gerade jetzt fallen, die richtig fallen. Die kannst du sehen. Da droppt überall. Heilung, Heilung, Heilung, Heilung. Danke, Vater. Danke für Heilung. Danke für Heilung. Heilung ist das Brot der Kinder. Danke, dass Heilung fällt. Danke, dass Heilung zugeteilt wird. Danke für Heilung, Heilung. Heilung in Jesu Namen. Heilung in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke. Danke für Heilung. Danke für Heilung. Danke, Jesus. Da ich sehe, wie die heilende Kraft durch jemand von den Fingerspitzen an durchfließt. Vielleicht hattest du sogar in deinen Fingerspitzen Schmerzen und Probleme oder Bewegungseinschränkungen. Und ich sehe aber, wie die heilende Kraft durch deine Finger fließt und durch den Arm und bis über deine Schultern und bis über deinen Rücken runter. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Herr. Du bist der beste Schmerztherapeut. In Jesu Namen. Du bist der beste Schmerztherapeut, was kein Schmerztherapeut kann. Kannst du, Halleluja, du tust es heute Abend, du tust es heute Abend, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und da, wo Einzelne wie im Gefängnis einfach waren, im Gefängnis auch durch Symptome, so dass sie wirklich manchmal schon gar nicht klar denken konnten mehr in Bezug auf die Dinge Gottes, da sage ich jetzt in Jesu Namen, sei frei und los. Oh, Oh, ich spüre die Salbung. Oh, Halleluja. Ich spüre seine Herrlichkeit. Oh, ich spüre seine Kraft. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Wow, wir sind die geliebten Söhne. Wir sind die geliebten Töchter des Vaters. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Hey, ja. Shandai. Danke, Jesus. Wow, danke für dein, oh, es ist starke heilende Präsenz jetzt hier. Oh, starke heilende Kraft. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Über deine Schultern. Sehe, wie es über die Schultern geht von jemandem. Über die Schultern drüber geht. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wow, danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir werden es heute Abend nicht so machen, weil es ist fast wie im, oder es ist eigentlich wie im Heilungsgottes. Es ist eine sehr starke Präsenz der Heilung. Sogar stärker als in manchen Heilungsgottesdiensten. Halleluja, weil du schon mehr Substanz hast vom Wort her. Das hängt damit zusammen. In evangelistischen Settings haben die Leute noch nicht so viel Substanz, aber hier ist Substanz da. Und das ist starke Heilungssalbung. Wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ja, ich glaube einfach, dass wenn mir die Hand aufgelegt wird, nur persönlich, dann gehen von uns die letzten Symptome. Dann kannst du nach vorne kommen nachher und dir vom Heilungsteam die Hand auflegen lassen. Du kannst es natürlich auch immer direkt aus der Herrlichkeit empfangen. Aber wenn du sagst, ja, das ist für mich noch der entscheidende Punkt, dass mir jemand nur die Hand auflegt. Ich sage nicht, dass du von der Handauflegung abhängig sein soll, sondern manche empfangen jetzt schon aus der Herrlichkeit und das ist das Allerbeste, was dir passieren kann, dann hast du es und dann nimmst du es mit nach Hause und sagst, danke, Vater. Aber wenn du sagst, ja, ich glaube einfach, wenn mir jemand nur die Hand auflegt, dann geht es von uns ganz weg, dann darf es nach vorne kommen. Das Heilungsteam ist bereit. Auch wenn du noch irgendwas bereinigen möchtest, irgendwas bekennen möchtest, einfach was von deiner Seele wegbekommen möchtest, irgendwas loslassen möchtest aus deiner Vergangenheit, einfach irgendwas, was dich noch belastet, was ich in der ersten Stunde gepredigt habe, kannst du auch nach vorne kommen. Das Heilungsteam ist bereit. Es ist nicht nur ein Heilungsteam, sondern es ist auch ein Befreiungs- und Sündenvergebungsteam. Und das, ja, es ist für alles zuständig. Verstehst du? Das volle Evangelium. Wir sind einfach für das volle Evangelium zuständig. Und es ist der, der heilt deine Krankheiten, der, der vergibt alle deine Sünden, all diese Dinge, der dich befreit von dämonischen Belastungen. Alles ist damit inbegriffen. Danke, Heiliger Geist, für diese Präsenz. Oh, komm, greif nochmal rein. Es ist so wunderbar. Das ist so eine wunderbare, herrliche, übernatürliche Substanz. Danke, Vater, dass wir wandeln wirklich in diesem Raum des Geistes, in diesem Raum des Übernatürlichen. Danke auch für die Engel, Herr. Danke für die Engel, die diesen Dienst begleiten, Herr. Danke für diese Präsenz einfach dieses himmlischen Raumes. Danke, Herr, dass die Engel uns wirklich auf Wunder servieren, Vater. Ja, dass sie wirklich Überbringer auch von Wundern sind, Herr. In Jesu Namen, Herr. Überbringer, Boten von Wundern, Boten von Heilung. Danke, Heiliger Geist. Wir heißen es willkommen. Wir heißen die Heilungsengel willkommen. Wir heißen die Heilungsboten willkommen. Wir heißen die dienstbaren Geister willkommen. Wir heißen sie willkommen in unserer Mitte. In Jesu Namen. Die Wunderwirker, die Zeichenwirker. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir heißen sie willkommen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Die Zeichen. Wow. Jetzt in Hamburg, letzte Woche war es so stark. Die Zeichen und die Wunder Gottes. Heilungen, eine nach dem anderen, geheilt worden. Zeichen, Engelsfedern um die Leute rum. Überall, alles, alle die Hosenbeine, überall voller Engelsfedern, die Leute. Leute nach Hause gegangen, die Haustür geöffnet, Engelsfedern auf sie zugeflogen. Halleluja. Hammermäßig. Gewaltige Zeichen, die passieren in diesem Raum des Geistes. Danke, Vater. Wir setzen es frei, auch hier, ganz neu, in dieser Gemeinde, Vater. Deine Zeichen, Herr. Die Engelsfedern, Herr. Halleluja. So wie in Hamburg habe ich es noch nie gesehen, so stark. Das ist der Hammer. Und aber auch die anderen Zeichen, die wir alle schon erlebt haben, aber die du immer wieder tun möchtest. Einfach Zeichen, den Goldglitzer, Herr. Das Öl in den Händen. Dinge, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben, so stark. Die Edelsteine, Vater. Danke, Herr. Wir wollen es alles, Herr. Alles, was von dir ist, wollen wir. Alles. Wir sind einfach hungrig nach dir. Hungrig, Herr, dass der Himmel sich auf der Erde manifestiert. Immer stärker, Herr. Wir preisen dich dafür. Oh, wir preisen dich für deine Gegenwart. Wir preisen dich für diesen Raum der Herrlichkeit und der Wunder, in dem wir unterwegs sind. Halleluja. Oh, danke, Vater. Oh, ja, ja. Ah, schicki. Oh, das darf man das fast nicht auszahlen, so stark. Oh. Halleluja. Hey. Und ich sage dir, es sind wir drin. Und ich sage dir noch was, es sind wir drin, auch damit du es weitergibst. Und damit du es weiterfließt, das ist nicht nur für dich, sondern es ist auch für die Menschen um dich herum. Leg ihnen die Hände auf und sie werden gesund. Verkünde ihnen die gute Botschaft und sie bekehren sich. Emanuela, wenn sie mal auf die Straße geht, jetzt habe ich wieder einen Bericht gesehen, wieder 4 Leute, die sich bekehrt haben. Halleluja, ist der Hammer. Gib's weiter, einfach da, wo du bist, nicht unbedingt nur auf der Straße, sondern auch in deinem Umfeld. Leg krank die Hände auf, sei kühn und mutig, es passiert durch dich genauso wie durch mich. Verstehst du, du bist genauso der Liebling. Sag nicht, wenn irgendjemand auf dich zukommt und sagt, ich bin krank, sag nicht, ah ja, dann müssen wir den Georg anrufen, sondern sag, okay, das Gleiche, was beim Georg passiert, passiert auch bei mir. Ich bin genauso der Liebling und ich bin verbunden in dieser Salbung und die Kranken werden gesund, wenn ich die Hände auflege. Amen, glaubst du das? Ja. Halleluja, so wichtig, weil es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Gott teilt seine Gaben aus, es gibt unterschiedliche Ämter, es gibt unterschiedliche Setzungen, aber Gott teilt seine Gaben jedem aus, der hungrig ist, im Übermaß. Halleluja. Gott kann bei dir noch größere Wunder tun als bei mir, ich sag's dir, weil selbst wenn du nicht das gleiche Amt hast wie ich, das hat damit nichts zu tun, sondern Gott kann alles tun, was du in deinem kindlichen Glauben aus ihm herausziehst. All das tut er. Halleluja. Oh, jo, jo, du bist sein Liebling. Halleluja, du bist sein Liebling. Ah, Schicki, danke, Vater. Danke, Vater, wir sind deine Lieblinge. Halleluja. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Oh, wir lieben dich. Danke, Jesus. Danke, danke, Herr. Ah, oh, danke. Ah, oh, wir lieben dich. Oh, wir gehen mit dir, Herr. Halleluja. Egal, was Menschen sagen, egal, weißt du, egal, was Menschen über dich denken, du gehst einfach deinen Weg mit Jesus in Verbindung mit seinem Leib, mit denen, die hungrig sind nach mehr. Verstehst? Deine Verbindung ist immer mit den Hungrigen. Das ist so schön, weißt du? Ich freue mich einfach so, dass Gott weltweit immer mehr aufstehen lässt, die wirklich hungrig sind nach dem Starken, hungrig sind nach dem Echten, hungrig sind nach mehr. Überall stehen sie auf. Halleluja. Und das ist so gut. Und er verbindet auch hier in Deutschland. Und er verbindet uns. Und das ist wunderbar.